manchmal läuft das Leben nicht perfekt. Glaub an dich selbst, hör auf dein Herz, ja, es ist echt. Weil viel mehr in dir steckt, als du denkst. Wir wollen nur, dass Frieden auf dieser Erde wächst. Meine Welt ist kunterbunt, eure schwarz-weiß. Bringen ein bisschen Farbe auf der Erde für den Ausgleich. Gehe meinen Weg, ohne mich abzulenken. Bleibe so ich bin, ohne viel nachzudenken. Auf dieser Welt gibt es zu viele Kriege, zu viel Hass und zu wenig Liebe. Eines Tages zusammen kämpfen für den Frieden. Werden alle zusammen und lass uns nicht unterkriegen. Manchmal läuft das Leben nicht perfekt. Glaub an dich selbst, hör auf dein Herz, ja, es ist echt. Weil viel mehr in dir steckt, als du denkst. Wir wollen nur, dass Frieden auf dieser Erde wächst. Auf der Suche nach meinem Glück kommen meine Träume näher. Auch wenn nur ein Stück, manchmal fühle ich mich leer. Auch wenn ihr mir Steine auf den Weg legt, bleib ich standhaft, ihr könnt mir dabei zusehen. Im Leben gibt es Glück, so auch wie Pech. Liebe deine Nächste, keiner der Angst schätzt. Wir hoffen einen besseren Morgen, ohne Problem kann man uns sorgen. Manchmal läuft das Leben nicht perfekt. Glaub an dich selbst, hör auf dein Herz, ja, es ist echt. Weil viel mehr in dir steckt, als du denkst. Wir wollen nur, dass Frieden auf dieser Erde wächst. Es läuft alles gleich, egal wie in schlechten als auch in guten Zeiten. Der Tag ist nur ein Zeitablauf von den Jahren. Egal was andere sagen, hör auf dein Herz. Egal was du denkst, du weißt, es ist echt. Auf der Suche nach Glück und Erfolg. Frieden ist mehr wert als Geld und Gold. Keine Gewalt, nur Frieden. Auch wenn die uns hassen oder lieben. Manchmal läuft das Leben nicht perfekt. Glaub an dich selbst, hör auf dein Herz, ja, es ist echt. Weil viel mehr in dir steckt, als du denkst. Wir wollen nur, dass Frieden auf dieser Erde wächst.